Der Studienrat Robert Tillmann saß in Tweedhosen und rostrotem Rollkragenpullover auf dem Badewannenrand und las der Kriminalkommissarin Katharina Ledermacher abwechselnd aus der Frankfurter Rundschau und der Berliner Morgenpost vor. Katharina sah ihn durch den Spiegel. Sie trug Lidschatten auf und blankte zwischendurch nach der Tasse mit dem heißen Kaffee, die Robert ihr aufs Fensterbrett gestellt hatte. Sie prüfte den Pagenschnitt ihrer dunklen Haare. In Ordnung. Die braunen Augen. Mhm. In Ordnung. Busen. Mhm. Noch in Ordnung. Fein. Die senkrechte Falte über der Nase. Ja, auch in Ordnung. So. Und jetzt Wirtschaft. Sie betrachtete ihn. Seine rosige Haut, sein rotblondes gelocktes Haar, seine beginnende Stirnglatze. Er neigte etwas zur Korpulenz, aber wenn er sich bewegte, wirkte er behende überhaupt nicht massig. Sie ging massigen Männern, wenn sie es einrichten konnte, aus dem Weg. Seit sie vor 10 Jahren von Ruedi Scheidt, 195 Zentimeter groß, 2 Zentner schwer, geschieden worden war. Oh ja, das wird die Freude machen. Mhm. Mensch, ist ja schon halb. Die Serie brutaler Raubüberfälle und vandalischer Zerstörungen, schöner alter Genitiv, in unserer Stadt gehen weiter. Die Polizei sieht hilflos zu. Klar, was soll sie sonst tun? Komm, hast du meine Handtasche gesehen? Nee. Weiterhin werden Geschäfte aufgebrochen. Willst du das noch weiter hören? Ja, ich meine. Fassaden niedergeschlagen und beraubt. Der Kassierer, der bei dem Überfall auf die Diskontobank von Charlottenburg vor 3 Tagen durch 2 Schüsse schwer verletzt wurde, ist noch immer bewusstlos. Die billige Plastik-Kinderkarnevalsmaske, welche Hühnerhäufung von Substantiven ihr dem Räuber vom Gesicht gerissen hat, ist das einzige Beweisstück der Polizei. Die Kripo-Beamten hoffen, dass der Kassierer mal zu sich kommen und aussagen wird. Und dann würde ich sagen, das ist normal aussieht. Seit Anfang November rasen immer häufiger auf gleiche Weise maskierte am helllichten Tag in gestohlenen Autos rücksichtslos über Zebrastreifen und Bürgersteige hinweg. Schleudern während des Fahrens Steine in Schaufenster oder schießen sie einfach entzwei. Warum sind denn meine Hausschlüssel? Das weiß ich nicht. Auf dem Eisschrank sind sie doch meistens. Guck doch mal. Nee, halt, Moment. Sie sind auf der Waschmaschine. Spurensicherung müssen wir sein. Ja, mal weiter. Die Bewohner ganzer Straßenzüge werden durch gellende rhythmische Hubkonzerte tyrannisiert. Allgemein wird die berüchtigte jugendliche Bande luzifeste Üblinge, für diese sich häufende Verbrechen verantwortlich gemacht. Aber die Polizei behauptet, keine Beweise zu haben. Wir müssen feststellen. Verdammt, frage mal, was bist du denn für Ausdrücke da aus? Ist ja wie in der Schule. Umweltfrei. Bleibst beim Kino weiter an. Ach so, du ja. Was ist denn dann? Ja, ich meine, wir wollten auch gehen. Falls deine Lieblinge es uns erlauben. Lieblinge gehen mich nicht an. Vor allem der J2 und aus J2 sieht es seit einem Jahr aus. Also danke. Was gibt's denn bei dir? 5 Stunden Deutschaufsatz. Sehr angenehm für das Lehrpersonal. Das machst du mal gut. Du und die Erde kommen wollen, brauchst du wieder abgewaschen. Fein, tschüss. Tschüss. Danke. Schönen guten Morgen, Lena Macher. Sekundentiming, was? Hm. Machen Sie den Kasten bitte aus. Ja. Seit wann werde ich abgeholt? Was passiert? Was haben Sie mir beigebracht? Ich 2 Fragen auf einmal. Am liebsten sehe ich einen alten Mann mit eingeschlagenem Kopf. Die Charlottenburger Kollegen wollten nicht warten, bis die Zentrale einen aus der Tötung schickt. Haben sie mich angerufen und gefragt, ob ich sie nicht erwischen kann, bevor sie in die Zentrale fahren. Sie haben doch recht, oder? Überhaupt nicht. Aber es ist natürlich richtig so. Mord am Lietzensee. Hörspiel von Jörg Jannings nach dem gleichnamigen Roman von Richard Hay. Erster Teil. Was von der Zentrale durchgekriegt. Da ist soeben einer von Luzifers Lieblingen in Gewahrsam genommen worden. Er hat einen Totschläger bei sich. Ich soll es dem Kommissar ausrichten. Ja. Danke. Teilen Sie der Zentrale mit, dass ich eingetroffen bin. Ja. Morgen, Frau Kommissar. Morgen. Morgen. So, dann reißen Sie da an, Morgen. Wer hat ihn gefunden? Ein Angestellter des städtischen Gartenbeamtes Charlottenburg. Der ist jetzt drüben, bei den Enten. Der kam heute früher als gewöhnlich. Da fand er den hier liegen. Hielt den erst für betrunken. Sagt, der hat noch als Leiche eine Fahne gehabt. Der versuchte ihn aufzurichten. Im Dunkeln konnte er nicht gleich erkennen, was los war. Hat den Kopf angefasst und etwas angehoben. Spürte dann, dass der Hinterkopf sich weich und klebrig anfühlte. Als er losrannte, um Hilfe zu holen, tat er gegen die Brille. Die flog bis drüben ans Ufer. Er hat sie für uns wieder da hingelegt, wenn sie seiner Meinung nach war. Sagt er. Sagt er. Aber er hat sich ausgewiesen. Der Gärtner war wieder der Mörder. Aha. Mein Gott, das ist ein uralter Wiener Witz. Ich hab gemeint, ihr kennt den. Also gut, die Kontaktabzüge in einer Stunde? Ja. Servus. Den haben wir auf dem Weg gefunden. Dort, wo der Fotograf lang geht. Brückner Hermann. Geboren 14.11.1905. Berlin Nikolaus See von Luckstraße. Wird rausgefallen sein, als man ihm das Tuch aus der Tasche fischte, um ihn zu knebeln. Wirklich? Das bedeutet, dass wir eventuell mit zwei oder sogar mehreren an der Tat beteiligt rechnen müssen. Eventuell ja. So, dann wollen wir mal sehen. Ja. Ein Schlüsselbund. Mit zwei Sicherheitsschlüsseln. Ein einfacher Schlüssel. Eine alte schwarze Geldbörse. Mit einem 10-Mark-Schein drin. Und einem 50-Pfennig-Stück. Tja, das ist alles. Sicherstellen, Zobel, ja? Ja. Wann ungefähr ist der Tod eingetreten? Na, so um Mitternacht herum. Eine halbe Stunde früher, eine halbe Stunde später. Genaueres nach dem Obduktionsergebnis. Mhm. Dass der Tote erhebliche Mengen Alkohol zu sich genommen hat, das möchte ich nicht ausschließen. Ach, übrigens bin ich ziemlich sicher, dass er nicht am Knebel erstickt ist. Ja, der Knebel war ja auch nicht mit Heftpflaster oder Stricken befestigt. Ja. Er ist ihm bloß so reingestopft worden, wirklich für den Moment der Schläge. Und diese zwei oder drei wuchtigen Schläge mit einem massiven Gegenstand haben ihm die Schädeldecke zertrümmert. Ich wundere mich, dass nicht Gehirnsubstanz ausgetreten ist. So, ihr könnt ihn jetzt wieder zudecken. Tja, Frau Ledermacher, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Ich rufe Sie an, wenn ich mehr weiß. Ja, gut. Gut. Danke, Dr. Martin. Wiedersehen. Mit einem massiven Gegenstand. Wir haben hier schon abgesucht. Man kann natürlich einen Hammer, eine Eisenstange, ein Bleirohr oder sowas noch wieder mit nach Hause nehmen. Ja, kann man. Und man braucht einen alten Mann, den man knebeln will, nicht unbedingt zu fesseln. Obwohl es ungewöhnlich ist. Knebel und Fesseln gehört verdammt nochmal zusammen. Ich habe deshalb nicht nur nach Eisenstangen gesucht, sondern auch noch nach Schnüren oder Riemen, die jemand weggeworfen hat. Habe ich vermutet. Jemand, der den alten Mann ursprünglich fesseln wollte. Dann aber sah, dass er das gar nicht nötig hatte. Man kann auch Schnüre oder Riemen wieder mit nach Hause nehmen. Naja. Andererseits, wenn viele Arme und Hände zur Verfügung stehen, jemanden festzuhalten, der getötet werden soll, dann braucht man ihn nicht zu fesseln. Dann braucht man ihm eben nur einen Knebel in den Mund zu stopfen, damit er nicht schreit. Kein Gärtner. Haben Sie einen erwartet, Zobel? Wenn der Brückner getötet hat, wäre ja blöd, hier rumzustehen, bis wir ihn holen. Hat er ihn nicht getötet, dann gehen ihn unsere Untersuchungen nichts an. Er findet eine Leiche, ruft als ordentlicher Bürger die Polizei und kümmert sich weiter um seine Arbeit. Wird noch was anderes zu tun haben, als hier Enten zu füttern. Tja, Brückner ist möglicherweise in letzter Zeit zu Geld gekommen. Solche goldgeränderten Brillen sind verdammt teuer. Auf dem Ausweisfoto hat er noch eine billige. Sieht aber nicht nach Raubmord aus. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht doch. Aha. Wenn jemand ihm von hinten eins über den Schädel gibt, ihm sein Geld klaut und aus seinem Taschentuch ein Knebel macht, hinterher, damit die Polizei denken soll, da waren zwei oder drei oder noch mehr Täter. Also nochmal. Ja. Wenn Brückner mit jemand gesoffen hat, sagen wir einem städtischen Gärtner. Aber Zobel. Ja, nur beispielsweise Ledermacherin. Und der schlecht bezahlte Gärtner hat gesehen, in Brückners alter Geldbörse stecken ein paar blaue Lappen. Und wenn dann die beiden zusammen hier lang gegangen sind und der Gärtner schlägt ihm mit einem Spaten oder einer Hacke eins über den Kopf. Oder mit einer Ente. Aber Ledermacherin. Natürlich tiefgefroren. Ach, aber wie wär's denn damit? Hm? Na, wie kommt denn der hierher? Ein Holzaschenbecher. Teakholz. Ziemlich schwer. Ja. Moment. Naja, das kann Blut sein, das kann auch was anderes sein. In der Mitte ein Eisenmast, circa 40 cm. Am Rand flache, ovale Ausbuchtung zur Ablage von Zigarren. Ja. Am Eisenmast ein paar abgerissene goldene Zwirnsfäden. Wahrscheinlich der Rest einer Stammtischstandarte. Puh, kann sein. Zwei, drei wuchtige Schläge mit einem massiven Gegenstand haben ihm die Schädeldecke zertrümmert. Also wäre Folgendes zu tun. Erstens, ich frage in allen umliegenden Kneipen und Restaurants, wo so ein Stammtischaschenbecher vermisst wird. Ja. Und dann frage ich in den Häusern drüben, wo Wohnungsfenster auf den Liebtensee gehen, ob den Leuten letzte Nacht was aufgefallen ist. Mhm. Na also dann, auf ein neues. Manfred Zobel, 24, ledig, war der jüngste von den drei ihr unterstellten Kriminalbeamten. Heinz Gerfried, 35, verheiratet, zwei Kinder, der älteste. Und Doris Wingert, ledig, war so dazwischen, so um die 30. In ihrer Wohnung ist sie nicht. Der Chef hat schon zweimal angerufen. Dann ruft er bei ihrem Freund an. Lehrer, wohnt sie ja doch praktisch schon 6 Monate. Sag mal, zählst du da die Monate? Hier ist am 3. was am 6. das Teil sein. Morgen. Ah, morgen. Tag, Ledermacherin. Habt ihr einen heißen Kaffee für mich? Ach so, Anruf vom Alten. Haben wir. Wir sollen sich um den Lucifer kümmern, diesen Liebling mit dem Totschläger. Oh. Ist draußen im Flur, haben Sie sicher schon gesehen. Hier, schöner heißer Kaffee. Die Maske haben wir auch bei ihm gefunden. Eins von diesen Plastikdingern. Wo ist er heute denn? Ja. Wo ist der Sache von Jugend 2? Die Jugend 2, da haben Behrens und Kladogrippe. Hm. Wenn es nach mir ging, ich würde diese verdammten Lieblinge samt besonders einsperren. Alle! Sofort. Hm. Und wie lange, Gerfried? Eine Woche? 10 Jahre? 30 Jahre? Sie verstehen mich falsch, Ledermacher. Ich will keinen seiner verfassungsmäßig garantierten Rechte berauben. Aber ich meine, man sollte Rockerbanden zur kriminellen Vereinigung erklären. Dann steht es jedem dieser Jungs frei, einer kriminellen Vereinigung angehören zu wollen oder nicht. Wirklich? Steht es ihm frei? Im Flur saß in einer Ecke ein langhaariger Streifenpolizist, der müde war und sich langweilte. Und gegenüber in der anderen Ecke saß der Liebling Luzifers. gebückt, die Arme auf die Knie gestützt, vor sich hin rauchend. Setzen Sie sich da hin. Kennen Sie den Mann hier auf dem Foto? Nein, ich kenne ihn nicht. Er sagt, braucht er nicht. Er sagt, er kennt ihn nicht. Sie und Ihre Freunde sind gestern Nacht in seiner Nähe gesehen worden. Und? Ist es verboten, sich in der Nähe von alten Männern sehen zu lassen? Wir haben einen Totschläger bei Ihnen gefunden. Na los doch. Du weißt doch mal, dass ich ihn damit tot geschlagen habe. Warum nennt ihr euch Luzifers Lieblinge? Geht's euch was an? Ja. Geht euch einen Scheiß an, klar? Wer mit Totschlägern angetroffen wird, muss sich Fragen gefallen lassen. Und wir werden so lange fragen, bis wir Antworten kriegen. Klar? Zum Beispiel, warum ihr euch maskiert und mit geklauten Autos hupen und schießen durch die Straßen rast. Wir? Ja, ihr. Wir sind doch nicht bescheuert. Was ist mit der Affenmaske? Gefunden. Wo? Am liebsten sehr. Was heißt denn das da auf dem Ärmel, was Sie da aufgestickt haben? Ihren Sticken. Das war ein Mädchen. Wenn ich das Mädchen wäre, das diese Buchstaben auf den Ärmel gestickt hat, ich würde mich fragen, wovor hat er eigentlich Angst? Angst? Ich? Warum rennst du denn sonst mit dem Totschläger rum? Mensch, Mutter, bleibe mit deiner Seelentour vom Leibe. Wieder machen. Ja? Ein Augenblick ist wichtig. Der Labordienst hat angerufen. Und? Weder Blut noch Gewebeteile am Totschläger. Nichts anderes? Nichts. Weder organisch noch anorganisch. Nur Fingerspuren vom Liebling. Aber eine Maske. Spezielle Untersuchung dauert noch an. Große Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Blut und Gewebeteile von Hermann Brückner handelt. Hm. Das ist gut, Thomas. Prüfen Sie noch, ob die Adresse von Brückner stimmt. Hm. Mach mal. Die Papiere von dem Liebling sind soweit in Ordnung. Ah. Er wohnt seit 3 Monaten bei seiner Großmutter, einer Verkäuferin im KDW, die sich auf ihn besann, als sie Witwe geworden war. Nee. Was soll denn die Scheiße? Einen hier 3 Stunden lang ausquetschen, hab keinen Bock mehr drauf. Du kriegst ein Verfahren wegen dem Totschläger. Seit 1. Januar ist es strafbar, Totschläger, Schlagringe, Pistolen und feststehende Messer zu tragen. Das wisst ihr. Ausgequatscht. Seit wann haben in eurem Verein noch Weiber mitzureden? Unser Verein ist nicht so altmodisch wie euer Verein. Wetten, dass dein Bruder ganz schön sauer auf dich ist. Mutter, der ist so scharf auf dich, wa? Aber ran darf er nicht, wa? Was haben Sie damit gemeint, als Sie heute Morgen sagten, Sie wollten sich die 20 Mark schon wiederholen? Überstunden machen, was denn sonst? Jungs, Freunde, Bescheinigung, sonst glaubt mir der Meister wieder nicht. Dein Meister kann ja anrufen. Wir machen dann schon Bescheid. Was lernst du überhaupt? Ich denke, das Verhör ist zu Ende. Aber das würden wir gern noch wissen. Na? Schweißer. Ja, dann Schweißer. Hm. Stimmt das? Sie können jetzt gehen. Eigentlich. Das war's. Kennen Sie ihn? Er muss bloß mal gesehen. In dem Betrieb, wo ich Schweißer gelernt habe. An dem Tag, als ich aufhörte, fing er an. Das war vor einem Jahr. Wie ich den heute vor mir habe, denke ich, das ist doch der. Und da war's. Zufall, was? Warum sind Sie Polizist geworden? Oh. Irgendwann, als ich noch Schweißer war, habe ich mir mal meinen Vater genau angesehen. Der ist fertig mit 43. Der war Schweißer. Was Neues vom Liebling? Verdachtsmomente, Herr Oberrat. Keine Beweise. Ja, ja. Wir müssen unsere Maßnahmen künftig besser koordinieren, Ledermacherin. Mhm. Meine Kollegen kamen überein, mit der Koordinierung die Tötung zu beauftragen. Ich werde Ihnen erklären, warum. Die Annahme, das Hamburger Rocker-Problem werde sich so in West-Berlin nicht stellen, hat sich als falsch erwiesen. Inzwischen haben wir mutwillige Zerstörung von Sachwerten in Millionenhöhe. Raubüberfälle auf Banken mit einer Gesamtbeute von rund 800.000 Mark. Wir haben einige Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, den Kassierer. Ja, und jetzt haben wir einen Toten. Das reicht. Was in den Köpfen der Jugendlichen vorgeht, wissen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht zu wissen. Ja. Nein, nein, wir brauchen das nicht zu wissen. Wir brauchen jemanden, der sich in diese Lieblinge einfühlen kann, wenn ich das mal so sagen darf. Und eine Frau... Kann das eben besser als ein Mann. Ja, ich alter Hut, Herr Oberrat. Ich weiß, Sie wollen nicht als Frau eingesetzt werden, sondern als Kriminalkommissar. So ist es, Herr Oberrat. Ne, trotzdem sollten wir noch nicht gänzlich davon absehen, nicht wahr, dass Sie eine Frau sind, sondern uns im Gegenteil diese Tatsache mit Ihrer Erlaubnis gelegentlich zunutze machen. Zumal Sie doch Erfahrung mit Jugendlichen haben. Weshalb wollten Sie damals eigentlich aus Jugend und Sitte raus? Weshalb wollten Sie unbedingt in die Tötung? Neugier, Herr Oberrat. Steht das nicht in der Personalakte? Ja, das sagten Sie damals, ja. Neugier. Ja. Damit wir uns richtig verstehen, ich wünsche nicht, dass Sie durch Ihre Neugier mit Situationen konfrontiert werden, die... Die für eine Frau? Richtig, die für eine Frau, sagen wir mal... gefährlich sind. Ach, was gefährlich ist Ihr Job allemal? Nein, unzumutbar sind. Aha. Ja. Selbst robuste Beamte vermeiden es, allein einem Dutzend Drucker gegenüberzutreten. Das mag bedauerlich sein, aber... nach Lage der Dinge ist das vernünftig. Also, Sie verfolgen den Fall Brückner weiter. Sollten Sie dabei, was wir ja annehmen, auf Rocker-Aktivitäten stoßen, informieren Sie unser Rocker-Gremium, das wir ab heute haben. Das setzt sich zusammen aus Tötung, Raub, Rauschgift, Einbruch, Sachbeschädigung, Betrug und Jugend. Ja, und wie sollen wir mit den Rockern fertig werden, wenn ich fragen darf? Ja, wir müssen zuerst von den sozialen Hintergründen ausgehen. Bekannt. Also es gibt Rockergruppen, die bestehen überwiegend aus jungen Mechanikern, Schlossern, Dachdeckern, Installateuren, Maurern. Sie tragen uniformähnliche Lederkleidung und fahren schwere Motorräder, nicht unter 500 Kubik. Ihrer Umwelt gegenüber verhalten sie sich relativ friedlich, abgesehen von ein paar Kneipenschlägereien und Putz mit anderen Rockergruppen. Luzifers Lieblinge bestehen überwiegend aus ehemaligen und entwichenen Fürsorgezöglingen, Vorbestraften, Zuhältern, Untergetauchten. Sie tragen ebenfalls uniformähnliche Lederkleidung und fahren ebenfalls heiße Öfen. Ihrer Umwelt gegenüber verhalten sie sich relativ aggressiv. Es scheint, dass der harte Kern dieser aggressiven Rocker sich von den eher friedlichen Rockern abgespalten hat. Die Polizei ist nicht dazu da, um nach sozialen Hintergründen zu forschen. Und wie will die Polizei arbeiten, Kollege Mölling, ohne Kenntnis sozialer Hintergründe? Ja, die Polizei ist dazu da, bestehenden Gesetzen Geltung zu verschaffen. Wenn wir eine Razzia am Bahnhof zumachen, so beunruhigt mich sehr, dass ich nie genügend Beamte zur Verfügung habe, um einen doppelten Ring um den Komplex Zoo zu ziehen. Die großen Fische, die Ausgifthändler, Betrüger und Halsabschneider jeder Sorte, die sind schon 300 Meter weiter, wenn wir gerade anfangen, den Bahnhof abzuriegeln. Die Türken, die wir zufällig schnappen und dann ausweisen, weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung hat und die nichts weiter wollte als bei ihrem Mann leben, der hier legal arbeitet, die beunruhigt mich nicht. Das geht die an, die Ausländergesetze machen, die Politiker, die Parlamente. Sozialer Hintergrund. Ein Revierbeamter mit zwei Kindern verdient nicht mal so viel, dass er sich ein kleines Auto leisten kann. Das ist doch alles bekannt. Mensch, Mölling, das wissen wir doch. Er wohnt, sagen wir, in Frohnau und arbeitet in Charlottenburg. Da ist er jeden Tag 2 Stunden unterwegs. Dann auch Überstunden, macht täglich mindestens 12 Stunden. Nach ein paar Jahren begreift er, dass er nie einen besseren Lohnstreifen kriegen wird, weil er keine Zeit hat, sich zu qualifizieren. Wenn der dann einem Haufen von Schlägern gegenübersteht, die auf Luxusmotorrädern durch die Straßen donnern, ja... Dann erzählen Sie dem mal was über soziale Hintergründe. Dem kann ich dann nur noch sagen, du bist für das Gesetz da und das Gesetz ist für alle da. Und diese Schläger sind dran, wenn sie sich nicht nach dem Gesetz richten. Also wir sind einer Meinung, wenn es darum geht, eine bessere Bezahlung für unsere Beamten zu fordern. Aber was Sie da am Schluss gesagt haben, Kollege Mölling, das erklärt natürlich den unkontrollierten Schlagstock- und Schusswaffengebrauch unserer Beamten. Meine Herren, bitte, ja. Also gut, wir sind dazu da, bestehenden Gesetzen Geltung zu verschaffen. Aber es zwingt uns doch niemand dazu abzuwarten, bis jemand Gesetze verletzt, ja, oder? Ja, vorzüglich. Sie wollen nicht bloß Täter schnappen, Sie wollen auch Täter verhindern. Ja. Aber wie machen Sie das, wenn Sie nicht wie unser Pater Josef hier als nachgemachter Sozialarbeiter rumlaufen wollen? Na, darum sind wir doch hier, um rauszufinden, wie wir beispielsweise Rocker daran hindern können, schuldig zu werden, im Sinne des Strafgesetzbuches. Ja, ich bin hier, um herauszufinden, wie wir die Bürger dieser Stadt davor schützen können, dass sie von Rowdies überfahren, zusammengeschlagen, beraubt und ermordet werden. Ja, das ist doch wohl dasselbe, nicht wahr? Es ist nicht dasselbe, Herr Kollege Josef. Also jedenfalls sollte einer von uns so bald wie möglich nach Hamburg fliegen und sich dort mit den Leuten vom Sonderdezernat zusammensetzen und informieren. Und die Erfahrung, die sie da mit Rockern gemacht haben, die sollten wir genau analysieren. Ja, ich bin schon informiert. Unsere Hamburger Kollegen haben sich sehr richtig gesagt, je weicher wir sind, desto brutaler werden die. Also drehen wir das einfach um. Je brutaler die sind, desto härter werden wir. Härter BSC. Ach, Männer. Bei neu entstehenden kleinen Gruppen greifen die sofort durch. Ältere Gruppen werden pausenlos sistiert. Keine Prävention ohne Repression. Das sind die Hamburger Erfahrungen. Sie basieren im Übrigen auf den Erfahrungen unseres Sonderdezernats aus den 50er Jahren. Ja. Wie wir mit den Eltern, die jetzt im Rocker fertig wurden, so werden jetzt die Hamburger mit der neuen Rocker-Generation fertig. Und so werden auch wir hier von Neuem mit dem Problem fertig werden müssen. Ja, ja. Von Neuem, ja. Was doch wohl ein Beweis dafür wäre, dass das Problem eben beim ersten Mal kaum gelöst worden ist. Das ist nie gelöst worden. Ja, darum sagte ich auch kaum, Kollege. Naja. Also wir sollten uns ruhig auch an die Rocker Pfarrer wenden. Ich glaube, wir greifen da vor. Ich finde, Sie sollten selbst mal nach Hamburg fliegen, Ledermacher. Das ist doch überflüssig. Ich habe hier zu tun, Herr Oberrat. Wir haben alle hier zu tun. Außerdem ist vorläufig durch nichts bewiesen, dass die Lieblinge Brückners Tod verursacht haben. Wir gehen in Einvernehmen mit dem Chef von einer Arbeitshypothese aus. Ich finde das ziemlich klar, Frau Ledermacher. Das heißt also, Herr Oberrat, die Referatsleiter haben erkannt, dass Sie Fehler gemacht haben in der Beurteilung der Lieblinge. Und jetzt haben Sie sich darauf geeinigt, dass jetzt erstmal eine Frau Fehler machen soll. Eine Frau mit Einfühlungsgabe. Ja, so ungefähr, Ledermacherin. Ich behalte mir vor, Ihren Vorschlag abzulehnen, Herr Oberrat. Eine große Villa in Berlin-Nikolassee. Gründerzeit. Protzig verschnörkelt und verwahrlost zugleich. Holzzäune halb umgesunken, Drahtzäune löcherig und verrostet, Rosenhecken wuchern in Kellereingänge, Fensterläden mit abgeblätterter Farbe. Ein großes, sauberes Messingschild, privates Altenheim, Sophie Michelsen. Wer der Weinstock, wer die Reben, wer das Licht, wer der Schein. Ich komme wegen Herrn Brückner. Das dachte ich mir. Sie wurden uns angekündigt. Bitte. Wenn Sie mir ins Haus folgen wollen, ja? Ja. Bitte schön, diesen Gang hier. Sie können gern rauchen. Ich rauche nicht. Danke. Ich auch nicht. Ja, zunächst hätte ich ein paar Fragen an Sie, Frau Michelsen. Michelsen, bitte. Entschuldigung. Der Name wird zwar nur mit einem E geschrieben, aber er wird wie zwei E gesprochen. Entschuldigen Sie bitte. Die Familie meines Mannes stammt aus Hamburg. Aha. Ja, später möchte ich dann mit den Heiminsassen sprechen. Mich interessieren da besonders diejenigen, die guten Kontakt zu Herrn Brückner hatten. Ja, armer Herr Brückner. Man wird seine Tochter in Kalifornien benachrichtigen müssen. Sie haben die Adresse der Tochter? Mhm. Er hat sie mir anvertraut. Für den Fall, dass eine Benachrichtigung nötig werden sollte. Mhm. Allerdings, man konnte sich einen solchen Fall vorstellen. Nein, unsere Damen und Herren hat es sehr mitgenommen. Wir sind alle erschüttert. 9 Jahre gemeinsamen Lebens verbinden schließlich. Liebte Herr Brückner Musik? Ach, das wohl weniger. Es ist eher unser Herr Bockelmann, der ein starkes Bedürfnis nach Musik hat. Nach sehr lauter Musik. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er jeden Vormittag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr diesem Bedürfnis nachgehen kann. Er ließ sich auch bei anderen Todesfällen nie davon abhalten. Und zu unserem Herrn Brückner hat er schon gar keine persönliche Beziehung, wegen des gesellschaftlichen Unterschieds. Welchen Beruf hatte Herr Bockelmann? Richter. Nicht mal ein hoher. Aber der arme Herr Brückner war bloß Buchhalter, sehen Sie. Wem gehört das Haus? Ihnen? Aber nein. Wir haben es bloß gepachtet. Eigentümer sind die Nachkommen von Geheimrat von Koselitz. Aha. Ach, Sie kennen sie? Nee. Nach dem Krieg wurde der Familie das Haus zu teuer im Unterhalt. Und da verfiel man auf die Idee, ein Altenheim daraus zu machen, wegen der steuerlichen Erleichterung. Und dann ist die Lage hier ganz nah am Schlachtensee für unsere Damen und Herren wirklich einzigartig. Mhm. Wie viele Damen und Herren wohnen hier? 30, genau. Jeder in seinem eigenen Zimmer mit seinen eigenen Möbeln. 11 Herren, 19 Damen. Das heißt, jetzt ja nur noch 10 Herren. Mein Gott. Ich frage mich, wie so etwas passieren konnte. Haben Sie noch keine Anhaltspunkte? Die Ermittlungen sind im Gange. Aber wissen Sie, ob Herr Brückner in letzter Zeit über größere Beträge verfügen konnte? Brückner? Größere Beträge? Sie sprachen von einer Tochter in Kalifornien. Vielleicht hat sie Ihnen Geld geschickt. Nicht, dass ich wüsste. Im Gegenteil, Herr Brückner hat sich einschränken müssen, um hier wohnen zu können. Wann haben Sie Herrn Brückner zum letzten Mal gesehen? Gestern, nach dem Abendessen. Etwa gegen 19 Uhr. Er hatte nicht daran teilgenommen. Er fühlte sich nicht wohl und wollte noch einen Spaziergang machen. Ich bin ihm zufällig im Flur begegnet. Und wie er in den Lietzensee geraten ist, das versteht hier keiner. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Herr Brückner von seinem Spaziergang nicht zurückgekehrt ist? Ich pflege meine Gäste nicht zu beaufsichtigen. Wurde Herr Brückner nicht beim Frühstück vermisst? Die Mädchen stellen unseren Herrn zu einer verabredeten Zeit das Frühstück vors Zimmer. Bevor wir merkten, dass Herrn Brückners Frühstück nicht angerührt war, klingelten schon 2 Polizisten. Den Damen wird das Frühstück ins Zimmer gebracht. Ja. Und warum nicht auch den Herrn? Das ist hier so Sitte. Aha. Wissen Sie etwas über Freunde und Bekannte von Herrn Brückner? Ich glaube, ich erwähnte es schon. Wir kümmern uns nicht um die persönlichen Angelegenheiten unserer Gäste. Wie peinlich mir das ist, ausgerechnet am Ende der Pachtzeit. Ach, Sie verlassen das Haus? In 5 Monaten. Mein Mann und ich, wir sind nur beide Ende 60, da hat man doch ein Recht auf Ruhe, sehen Sie. Und wir wandern aus zu meiner Schwester nach Kanada. Wir haben da einige Grundstücke in Aussicht. Ja, es ist schön, wenn man plötzlich was erbt. Wo denken Sie hin? Wir haben alles verloren in der Zone. Wir sind damals gerade noch durchgekommen in den Westen. Ein paar Tage später war die Mauer da. Wir haben 62 mit nichts angefangen, sehen Sie. Da müssen Sie inzwischen ganz gut verdient haben. Wie meinen Sie das? Ich nehme an, Sie möchten nun einen Blick in das Zimmer von Herrn Brückner werfen. Können Sie mir also bitte folgen wollen? Ja. Sehr feucht hier, besonders im Winter. Die Heizung wird gespart. Es sieht im ganzen Haus. Fast jeder hat hier Räume. Andererseits, ich will nicht undankbar sein. Der Senat soll ja einen Zuschuss versprochen haben. Und wir müssen froh sein, dass wir ein Dach über den Kopf haben. Wo soll man denn sonst hin? Hier können wir wenigstens in eigenen Möbeln wohnen. In den Sachen, die einem noch geblieben sind, an denen man hängt. Und einerseits ist ja eben auch nicht billig. Dieses nicht sehr dichte Dach. Na, ganz und gar nicht. Vor dem Essen halten sich unsere Gäste in ihren Zimmern auf. Gegessen wird Punkt 12. Haben Sie keinen Aufenthaltsraum, keinen Salon? Nein. Und der Essraum ist zu klein. Eine Tafel nur für 30 Personen hat da Platz, mehr nicht. Wenn ich Ihnen jetzt Herrn Brückners Zimmer zeigen darf, bitte schön. Entschuldigen Sie, ich muss mich bewegen. Sonst bin ich so steif, dass ich nachher, wenn es gongt, so lang für die Treppe brauche, dass ich zu spät zum Essen komme. Und dann ist die Suppe kalt. Die kommt ja sowieso bloß immer lauwarm an. Die Mädchen stellen sie einem hin. Egal, ob man da ist oder nicht. Und vor dem Gong losgehen, das darf ich auch nicht. Es wird unten nicht gewünscht, dass stört bei den Vorbereitungen, wenn man zu früh da ist. Aber zu schnell darf ich auch nicht die Treppe runter. Sie sehen ja, wie glatt die ist. Das Geländer mal links, mal rechts, bis man da wieder Halt findet. Was soll ich sagen? Ja, in den letzten 5 Jahren sind wir 3-mal erhöht worden. Und jetzt, wenn der neue Pächter kommt, wenn er sich ja wieder erhöht, kriege ich 20 Mark mehr Pension, dann erhöht die Sophie um 25. Wer nicht zahlen kann, muss zur Fürsorge. Bei der Sophie wird man doch sofort gekündigt. 3 Monate Frist. Und wo soll ich noch hin in meinem Alter, wo alle schon tot sind? Ins Städtchen? 3 Weiber in einem Zimmer? Nee. Herr Brückner war sehr ordentlich. Sehen Sie? Ich sehe, Frau Michelsen. Entschuldigung, Michelsen, bitte schön. Ich sehe. Er hat sogar vor die feuchten Flecke an den Wänden Bilder gehängt, damit man nicht merkt, dass die Tapete runterkommt. Ich will Ihnen was sagen. Wir sind zu 6. Mein Mann, ich, eine Köchin, 3 Hausgehilfinnen. Und wir arbeiten 16 Stunden am Tag und mehr für unsere Damen und Herren. Und es ist ja nun mal ein altes Haus. Hier kommen die Tränen, Frau Michelsen. Ihre Zimmer unten schienen mir immerhin renoviert. Was wollen Sie damit sagen? Ich muss doch sehr bitten. Wie man hier angeschrieben wird. Man zahlt und wird noch angeschrieben. Ja, man hört ja auch so zu allerlei. Klopfen Sie mal gegen die Wand da. Aber nicht zu fest, sonst sind Sie im Nachbarzimmer. Mit einer Rabitzwand lassen Sie nämlich 2 Zimmer aus einem machen. Aber kassiert wird doppelt. Morgens um 7, da werde ich wach, weil Herr Asmus zweimal hustet, bevor er aufsteht. Das ist sehr leise. Frau Keber, die vor ihm wurde, die schnarchte. Ach, Frau Keber, wissen Sie, die ist in so einen Überfall von diesen Halbstarken hineingeraten. Sie ging gerade an der Bank vorbei und schon hatte sie einen Schuss im Allerwertesten. Wie ich Ihnen sage, vor 3 Monaten. Die Arme, sie hat sich nie wieder richtig erholt. Ihre Nichte hat sie abgeholt und nach Bad Nauheim in ein Pflegeheim gebracht. Naja, ein Pflegeheim wartet ja auf uns alle, wenn wir nicht bei Zeiten sterben. Es muss ja nicht gerade ein Tod sein, wie wir halt dem armen Herrn Brückner, nicht? Aber ich will mich nicht beklagen. Wenn es regnet, stelle ich eben den Nachttopf unter den Stock. Und ans Essen gewöhnt man sich. Ach, man gewöhnt sich an alles, wenn man keine Wahl hat. Wetten, dass wir heute 2 Buletten bekommen, weil Sie da sind? Hm? Ach, zu Herrn Ockenmann brauchen Sie gar nicht jetzt rüber zu gehen. Der öffnet nie, solange er Musik hört. Was bedeutet Bejä, Frau Michielsen? Bejä? Oder Otzel? Wie ich schon mehrfach betonte, pflege ich mich nicht in die persönlichen Angelegenheiten meiner Gäste einzumischen. Bejä. Belege jährlich. Otzel. Offenstehende Zahlungen. Vielen Dank, Frau Michielsen. Ich möchte nicht mehr länger Anspruch nehmen. Bitte schön. Sie hörten Mord am Litzensee, Kriminalhörspiel in 3 Teilen von Jörg Jannings, nach einem Roman von Richard Hay. 1. Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Peter Fitz, Katharina Renate Küster, Robert Gerd Hauke, Zobel Wolfgang Kontros, Gerfried Peter Schiff, Doris Wingert Helga Kraus, Chico Heinz Hönig, Kriminaloberrat Kreppel Friedrich Schönfelder, Mölling Jo Herbst, Josef Klaus Herm, Michelsen Gudrun Genest und andere. Regie Jörg Jannings.